Bem-vindo à bolha. Peter? Bem-vindo à bolha. Peter? Bem-vindo à bolha. Ah, das ist doch portugiesisch. Willkommen im Schaumbad. Und heißt? Bem-vindo à bolha. Und auf Deutsch? Willkommen im Schaumbad. Peter. Schaumbad. Im Schaumbad. Hallo, willkommen im Schaumbad. Hallo, willkommen zur Portugal-Ausgabe. Portugal-Ausgabe. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel von Portugal erzählen kann, weil ich war ja nur 3 Tage in Lissabon. Ich war schon mal ein anderes Mal in Portugal, habe mehr von euch gesehen, aber ja, das ist laut. Das glaube ich. Ja, vom Wetter kannst du ja nachher erzählen. Aber erstmal was ganz anderes. Genau. Achso, ich habe gesagt, ich habe zwei Sachen zu erzählen. Zwei Sachen vorher. Und zwar... Deine Vermutung verdichtet sich. Ich habe eben während dem Kochen noch Fest und Flauschig gehört und Böhmermann hat wieder den Namen Ingo Zamperoni gesagt. Ingo Zamperoni. Ja. Und dann kam mir der Verdacht, die hören uns wirklich zu. Und dann habe ich mal Karin Mioska eine SMS geschickt, weil ich habe die im Handy. Und die hat geschrieben, ja, Böhmermann wollte sie eigentlich einladen. Aber wegen Sommerpause hat es nicht mehr geklappt. So viel zu den News. Ja, bitteschön, Jan Böhmermann. Ja, damit haben wir nämlich 2 Hörer. Ja, stimmt. Stimmt, 2 und bestimmt seine ganze Redaktion, da arbeiten 30 Leute. Ja, die müssen dann immer den Schnipsel und dann so, ja. Am Schwein. Hört euch mal an. Ich habe mir eine neue Rubrik ausgedacht und habe Peter letzte Woche zufällig beim Grillen getroffen. Ab und zu ist Stuttgart doch zu klein und dann hat er nämlich eine tolle Geschichte angeteasert und ich wollte sie nicht hören, damit wir sie im Schaumbad besprechen können. Und dafür habe ich einen ad hoc Einspieler, Abbinder. Oh Gott, das kann ich gar nicht erinnern. Mystic Peter. Peter in anderen Ebenen. Peter. Traum. Du hast behauptet, du wärst in die zweite Traumebene eingetaucht. Und dann wollte ich nichts mehr hören. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Oh Gott, wie lange das her ist. Die Rubrik war so super. Aber der Traum ist schon 2 Wochen her. Erzählen wollte ich dir vor einer Woche. Und dann habe ich gesagt, viel zu gut, erzähl im Schaumbad. Ja, das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Mein Gehirn ist sehr porös. Ja, aber dann versuchen wir zu rekapitulieren. So. Dann machen wir hier. Also irgendwie war das. Vielleicht sollten wir die Plätze tauschen, weil ich sitze hier auf deiner bequemen Couch. Und, hier auf der Badecouch. Das ist Backdoor Casting Couch. Ja, die sieht wirklich so aus. Heute sitzen wir in dem Schaumbad, weil wir hatten warmes Wasser eingelassen und dann wurde uns total warm. Es ist zu warm einfach. Einfach viel zu warm und dann haben wir Eiswürfel reingekippt und die sind instantly verdunstet. Und es war auch zu kalt dann. Ja. Und dann war es aber auf einmal wieder warm, deswegen sitze ich heute tatsächlich auf so einer schwarzen Couch, die wirklich aussieht wie diese. Kamera habe ich schon aufgebaut. Ja. Also ich fühle mich unwohl, aber an sich ganz gut. Jedenfalls sollte Peter eigentlich auf der Couch sitzen, weil wir versuchen uns jetzt in seine Traumebenen rein. Nee, also, ich sitze immer hier. Ja, aber also für den Fall sollten wir vielleicht tauschen, aber wir tauschen jetzt nicht. Nee, das dauert auch viel zu lang. Du hast im Traum geschafft, die nächste Traumebene zu erreichen. Ja, wie war denn das? Ich habe geträumt. Ich war in der zweiten Traumebene und bin dann aufgewacht aus meinem Traum und bin schon mal aufgestanden, habe mich fertig gemacht. Wie war denn das? Also total, oh Gott, verschlafen, ich muss mich anziehen, rasieren, Beine rasieren, Füße rasieren. Sollte man als Fahrradkurier auch tun, du hast ja einen neuen Job auch. Aber wir wollen ja nicht über Jobs reden. Das ist da jetzt zu privat ein bisschen. Ja, sorry. Also, du hast dich fertig gemacht? Ja, und dann bin ich wieder aufgewacht. Fuck, das war viel cooler, als es frisch war. Und dann habe ich es auch Leuten erzählt und die fanden es cool, die Story. Ja, und dann haben wir uns die extra für das Schaumbad aufgewahrt. Oder hättest du noch mal was vorher sagen sollen? So, also aufgewahrt, wir haben das Chili, schmeckt ja ganz gut. Aber so deine aufgewärmten Geschichten, vielleicht sollte ich mir sie einfach erzählen lassen. Ja, ja, und dann du erzählst, ja, du erzählst dann, erzähl dann einfach, als wäre es dir passiert. Ja. So wie in der China-Folge, wo ich dir eigentlich immer reingequatscht habe. Ja. Da habe ich auch eigentlich mehr über China erzählt als du, obwohl ich nie da war. Ja, stimmt. Ja. Ja, du bist der Entertainer von uns, ich bin der Techniker. Der Techniker. Ich bringe immer das Aufnahmegerät mit. Genau. Lass die Wanne ein. Ja, und die Wanne ist ja auch meistens ganz schön geputzt, aber das macht ja deine Mutter. Ich stell dir das Licht. Ja, so Zeug halt. Aber mir ist gerade, wo wir drüber geredet haben, wieder, wir haben ja schon mal über Spucken geredet. Oh ja. Lustige schwäbische Wörter, die man nicht versteht. Und ich finde so, also so in der Eifel oder so sagt man zum Beispiel, ich mache mich fertig, dann macht man sich ausgehfertig. Ja, das sagt man überall, oder? Sagt man überall. Aber der Schwabe sagt auch gerne, ich muss mich richten. Ach so, ja, stimmt. Ja. Und dann habe ich immer so einen Kopf, der so eine Robe anzieht erstmal, der mit so einem Hämmerchen da sitzt und dann so. Was habe ich heute verbrochen? Und macht so einen inneren Prozess, um sich danach anzuziehen oder sich zu richten. Also wie die Ninjas, die sich dann geil an die Brust hängen. Oder mit so einer Peitsche auf dem Rücken, stimmt, ja. So Mönche. Wie nennt man das? Läutern? Läutern. Geißeln. Geißeln. Geißeln. Geißeln. Ich habe früher mal ein Ken Follett-Hörbuch gehört. Da kam da, glaube ich, drin vor. Das mit dem Dom in Köln? Nee. Das habe ich mal gehört. Aber ja, Ken Follett ist ja auch irgendwie... Langweilig? Ja, der recherchiert halt viel, ne? Da muss man das auch alles unterbringen. Ja. Naja, mach mal den Abbinder zu der nur einen tollen Rubrik. Obwohl, vielleicht kriegen wir da noch ein bisschen noch raus. Ja, vielleicht. Du kannst ja auch nachher noch ein bisschen drüber erzählen. Ja, wir machen vielleicht mal eine Pause zwischendurch. Ja. Und dann reden wir nochmal drüber. Ja. Peters Traumwelt. Die zweite Ebene. Geh nicht tiefer, Peter! Ach, die Instant Abbinder machen mir Spaß. Vielleicht. Ja. Tiere ist eigentlich auch der beste Abbinder, den haben wir auch instantly gemacht. Tiere, ja. Ja, ja, hat man weniger Arbeit hinterher. Ja. Post-Production. Post-Production. Man hat aber natürlich nichts für einen Schnitt, gell? Also so eine klare Abgrenzung. Ja, soll ich denn direkt mal von Portugal erzählen? Oder von Lissabon? Ja, nee, eine Sache war es doch noch, oder? Ja, die mit Ingo und Zamperoni, die habe ich auch. Ach so, sind wir eigentlich schon fast fertig. Ja, abgehakt. Abgehakt. Vielleicht nehmen wir die Folge auch einfach abgehakt 2. Ja, gute Idee. Ja, ja, wir mach doch gleich weiter. Wir haben halt gar nicht so viel Zeit, weil wir nachher noch einen Dinnertermin haben. Ja. Bei Ingo Zamperoni tatsächlich. Ja, er hat uns eingeladen und hier in Stuttgart geht man dann zum, was ist denn ein hippes Hotel? Wo geht man denn in Stuttgart aus? Vapiano. Ja. Fabiano ist das Stuttgarter Grill Royal. Ja, das ist der beste Restaurant der Stadt. Ja. Nee, wir haben dann so Hipster-Lokale, gell, wo man hingeht, um gesehen zu werden. So. Es gibt gute Restaurants, aber nicht so Restaurants, wo man hingeht, um gesehen zu werden. So, wo. In Stuttgart hängt ja auch kein Promi rum, außer uns beiden jetzt. Günther Oettinger, der trifft sich mit Mappus und meiner Rathausschenke. Die habe ich beide gesehen und... Cem Özdemir ist mir nachts begegnet, im Kottern, in der Kneipe. Echt? Ja. Da war vom Bundeswahlkampf irgendwann vor 7 Jahren dann wahrscheinlich. Da ist er durch die Stuttgarter Kneipen gezogen. Ach, der hat da Wahlkampf gemacht? Der hat da Wahlkampf gemacht. Okay. Er hat natürlich keinen Wahlkampf gemacht, er war ein Trinken. Ja, ja, anderen. Aber er war mit... Mit der Grünen Jugend war ein Trinken, aber... Buttons verteilt und so. Ja, aber es war ganz lustig, weil da ist eine Freundin von mir hingegangen und... die war schon ein bisschen angepichert und meinte so, ich mache jetzt mal einen lustigen Scherz. Und dann ist sie tatsächlich zu Cem Özdemir gegangen und hat gesagt, ey, du siehst voll aus wie Cem Özdemir. Yeah. Geiler Gag eigentlich. Und war eigentlich ein geiler Gag. Und er war auch tatsächlich ganz lustig und hat dann gesagt, natürlich ziemlich oft. Also kein super Schlagfertiger. Aber er fand es tatsächlich ganz lustig. Der kann eine Karriere in der Politik machen, so schlagfertig wie der ist. Ja, so Bundesvorstand könnte ich mir den vorstellen, von irgendeiner kleinen Partei. Ja, so einer mittelgroßen Partei, die in... Ja. Ein paar Bundesländern ganz stark ist. Und dann so nicht. Ja, mal Regierungsverantwortung, aber auch nur föderal. Ja, genau. An den 10% manchmal kratzt. Wen gibt's denn da? Als Türke in der AfD ist schwer. Obwohl ich vermute, da es auch die schwule Gruppierung in der AfD gibt, gibt es auch die türkische AfD-Gruppierung. Ja, natürlich. Wahrscheinlich schon. Aber das passt nicht zu Cem, weil er hat ja so Rocker-Koteletten. Stimmt, ja. Deswegen eher in der Linken. Ich glaube, er würde sich mit Sarah Wagenknecht verstehen. Vielleicht in der FDP, so als Buddy von Lindner. Ja, die zwei im schönen Porsche durch die Gegend. Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Ja, und mit ohne Dach, die Haare flattern. Ja. Schön. Vielleicht sollte mal Cem Özdemir mir mal eine Mail schicken. Er sollte mal in die FDP eintreten. Ja, also irgendwas in der Bundespolitik muss er machen. Genau. Muss er machen. Ja. Hast du da die Biografie von Cem Özdemir mir stehen? Ja. Cem Ruiz davon. Ah. Ist sein Bruder. Sein okay. Bruder. Weil seine Biografie heißt ja Cem Korda. Cem Korda? Ja. Echt jetzt? Ja, ja, die kam in den 90ern raus, als Camcorder noch total. Ah. Der Cem Korda. Cem Korda. Ja, es ist ein Actionroman. Wie ein kleiner Junge die Liebe zur FDP und den Liberalen entdeckt. Wie alt war denn der da? Teenager. Teenager, so 17, da wo man rebellisch ist. Wie alt? Also, ja, ist der frühe 80er geboren, vielleicht? Nee, der ist 70er. Frühe 80er geboren, dann würde er. Das sind alte Leute, die in den frühen 80ern geboren wurden. Naja. Naja. Sehe ich anders, aber dann wäre Cem Özdemir ja tatsächlich ungefähr so alt wie ich. Der ist 40. Ja. Ich glaube, der ist so in so Jahrgängen geboren, wo man Depeche Mode gerne hört. Also so 70er. So richtig alte Leute, meinst du? So richtig alte Leute, so Depeche Mode-Hörer irgendwie. Das ist eigentlich der größte Hit von Depeche Mode, habe ich mir letztens gefragt. Also ich komme da immer durcheinander zwischen Depeche Mode, The Cure und New Order. Also ich habe keine Ahnung, wer welche, außer The Cure, die haben ein paar das ist richtige Friday, Hits. I'm in Love, das ist The Cure. Das ist The Cure. Ja, und, ja. Und Your Own Forest is The Cure. Your Own Personal Jesus ist das berühmteste, glaube ich, von Depeche Mode. Ah, okay. Ja. Wusstest du, dass New Order die Nachfolgeband von Joy Division war? Nee, ich kenne New Order noch nicht mal. Ach so. Aber Joy Division kennst du. Ja. Ja. Ich kenne dieses Lied von Let's Dance to Joy Division. Ja, die 90er Jahre Indie-Band. Ja, genau. Wer war oder das? 2000er. Ja, das Lied hieß so. Von wem waren das? Wombats. The Wombats. Ja, genau. Und dann, also das war auch der einzige gute Song von denen, glaube ich. Das kannte ich vorher auf jeden Fall. Ja, Let's Dance to Joy Division. Und dann wusste ich erst, dass es eine Band gibt, die Joy Division heißt. Ja. Und das ist total ironisch, gell? Weil Joy Division ist ganz tanzbar eigentlich. Also auf jeden Fall nicht so fröhlich tanzbar, wie die in dem Song singen. Das ist echt genial. Ja, das ist echt genial. Die Wombats sind genial. Die Wombats sind genial, die sollte man nochmal hören. Die kriegen auch den Literaturnobelpreis, glaube ich. Yannick's Jahr ist wieder eine Band. Also ja, jetzt nach dem Singer-Songwriter, jetzt ist eine Band nochmal dran, endlich. Ja, dieses Jahr. Ja. Und letztes Jahr war Bob Dylan. Ja. Und dieses Jahr müsste eine Band dran sein, bevor nächstes Jahr ein Schauspieler dran ist. Da wird aber nur die Dankesrede dann bei einer Oscar-Verleihung oder so als Nobelpreis, Literatur-Nobelpreis Text genommen. Oder wenn man, lass mal, ich glaube, du solltest die Lungendübelchen. Nee, du kannst den ja benutzen, aber du solltest die Lungendübelchen nicht da runterdrücken. Ja, tut uns echt leid, Zuhörer. Entschuldigung, lieber Zuhörer. Ja. Wofür man auch einen Literaturnobelpreis kriegen könnte, ist für Tagesthemen vorlesen, finde ich. Ja, dann wissen wir auch, wer den bekommt. Ja. Gleich, wir sehen uns zum Essen im Vapiano. Ich glaube, ich nehme mir irgendwelche verkochten Nudeln und gehe dann noch zum Getränkestand und kaufe mir da noch ein überteuertes Getränk. Und wenn ich noch einen Nachtisch will, gehe ich noch an eine andere Theke, um dann am Ende noch zu einer anderen Theke zu gehen und zu zahlen. Währenddessen bestelle ich eine Pizza und kriege so ein Babyphone. Oh, und sitze am Platz und wenn alle aufgegessen haben, ist meine Pizza fertig. Dann ruf deine Pizza an, sie ist fertig. Genau, dann muss ich sie holen. Genau. Eigentlich ist ja auch so, ich überlege gerade, ich war tatsächlich nur zweimal bei Vapiano, habe beide Male gehasst. Ja, ich auch. Zweimal und es war zweimal scheiße. Und Vapiano hassen ist ja jetzt auch nichts individuell Starkes, weil eigentlich sollte man Vapiano auch einfach hassen. Aber es ist eigentlich voll perfekt, wenn du mit Leuten essen gehen müsstest. Also du hast so eine Gruppe, Leute, die man nicht mag. So, hey Leute, lasst uns dabei treffen zum Essen. Und dann sagst du halt einfach, ey, wir gehen zu Vapiano, weil du kannst die ganze Zeit unterwegs sein und keine Minute an dem Tisch verbringen. Stimmt. Oder wenn die anderen Leute gerade Essen irgendwo holen, isst du schnell rein und bestellst dir dann irgendwo eine Mousse au Chocolat und bist auch wieder verschwunden. Das ist genial. Und du triffst dich eigentlich nur noch in der Schlange zum Zahlen an der Kasse. Das ist genial. Ja. Bist du da selber drauf gekommen? Habe ich mir gerade ausgedacht. Wow. Ja. Hey, das ist genial. Aber ich habe auch so ein kleines Büchlein, wo ich mir mal Exit-Strategien für unangenehme Treffen schon reinschreibe. Ja. Kino zum Beispiel auch. Leute, mit denen du eigentlich... also du, mit denen man nicht unbedingt reden will. Du verabredest dich ganz knapp vorm Film erst. Mhm. Und dann direkt im Kino, wenn die Werbung schon läuft. Und dann so, oh, Werbung. Kurz erwähnen, dass man Werbung total gerne sieht. Und jetzt bloß die Trailer sehen will. Und vor allen Dingen auch von Polsterei hinter Meier aus Stuttgart-Feuerbach. Wir polstern ihre Möbel auf. Ich weiß nicht, ob die gibt, aber ja, die gibt. Da tust du so, als wärst du interessiert. Und nach dem Film sagst du, die Kinder. Wenn die Leute nicht wissen, dass du keine Kinder hast. Und dann sagst du einfach, morgen Arbeit. Genial. Ich muss wieder auf den Bock steigen. Muss wieder Pakete ausfahren. Und Eilbriefe durch Stuttgart radeln. Eilbriefe. Ja. Und Foodora essen. Foodora essen. Ich kenne einen, der arbeitet für Foodora. Und bundesweit kriegen alle Foodora-Fahrer 9 Euro, außer die Stuttgarter. Also 9 die Stunde. Ja. In Stuttgart kriegst du 10 die Stunde. Wegen den Bergen. Ach, aber die haben doch E-Bikes. Oder nee, muss man sein eigenes Bike privaten Fahrräder. Achso, die fahren mit ihren eigenen Fahrrädern. Vielleicht kann man sich da auch eins nehmen. Also ich kenne einen, der benutzt sein eigenes. Okay. Der ist Fahrradfahrfan und dass ja. Der arbeitet und fährt aber auch Fahrrad. Also ja, wenn du gerne Fahrrad fährst, das Foodora, glaube ich, ganz gut. Weil der ist so ein Freak, der dann 200 Kilometer macht am Wochenende, am Tag. Und wenn er dann unter der Woche dabei Geld verdient, während er trainiert. Ja, aber du kannst ja sogar am Wochenende Essen ausfahren. Ja, und man kann sich irgendwie in seiner App einloggen. Jetzt geht's los. Ja. Und dann fährst du 4 Stunden. Ach so, du hast keine festen Schichten. Doch, das schon, die kriegt man wohl schon. Ich habe ihn nicht so ganz verstanden, er spricht nicht perfekt Deutsch. Okay. Aber man kann sich auch manchmal einfach so einloggen und ich glaube dann vielleicht nach Bedarf oder so. Ja. Ist ganz geil eigentlich. Das dachte ich mir schon oft, wenn ich irgendwie in der Stadt bin, kurz eine halbe Stunde arbeiten, 5 Euro, dann eine Schachtel Kippen kaufen. Zum Beispiel. Ja, oder du hast gerade eine halbe Stunde Zeit, Alter, ich arbeite mal eine halbe Stunde, wenn man es dann gleich Cash kriegen will. Ja. Das ist direkt. Die App überweist halt auch dann sofort auf. Keine Ahnung. Ja, das wird so laufen. Ich denke schon. Also, die Zukunft. Ich denke mal, es kommt ein Bar auf dein Handy. Ja, glaube ich auch. Ich habe letztens tatsächlich Bargeld aus meinem Handy rausgehabt. Ich hatte einfach mein Handy mit. In deiner Hülle war ein Schein drin. Nee, ich benutze keine Hüllen, aber. Ja, oder in deiner so ein Klappe. Verknüllter Fünfer war dann so dran geklebt. Weil ich den ganzen Tag in der Tasche hatte. Eine Symbiose mit meinem Handy und konnte den Fünfer vom Handy abziehen. Und ich vermute mal, dass vergessen mehr Geld dran. Ja, das ist immer gut. Ja. Das ist übrigens die Couch, weil wir haben ja jetzt Sommer. Ja. Aber man hört gleich, sollst du meine Hose anziehen. Wieder. Du hast mir eben gesagt, als ich mich auf die schwarze Couch gesetzt habe. Ohne Hose. Zieh dich schon mal aus. Ja, aber das. Jetzt kannst du dich eigentlich wieder anziehen. Ich habe alles gesehen. Okay. Hat aber lange gedauert, bis du alles gesehen hast. Ja, aber so lange. Witze. Wir haben gehört, bei Podcast kommt Pimmelwitze super an. Pimmel. Ja. Obwohl, ich kenne einen von hier. Knut Hansen. Ein Pimmelwitz? Ja. Ist Knut Hansen Olli Dietrich? Nee, das Ulmen da, als er mein neuer Freund gemacht hat. Aber den fand ich gar nicht so schlecht. Was ist der kleinste Dom der Welt? Kondom. Richtig, ein Stehplatz. Also, naja. Beim ersten Hören fand ich ihn okay. Ja, so mit 13. Nee, da war ich Anfang 20. Damals war der Humor noch anders. Genau. Jo, cool. Ich habe leider Mückenstich hier am Bein. Das, wenn man so weit draußen wohnt. Ja. Hier im Stuttgarter Westen. Ja, hier im Wald. Ich war gestern im Park und alles voller Viecher. Also im Park rumhocken. So. Ne, so abends, zur Sonnenuntergangszeit, zur blauen Stunde. Zur blauen Stunde, ja. Da war ich im Park und da kamen sie wie verrückt. Gab auch mal eine Fernsehserie, die zur blauen Stunde hieß, oder? Weiß ich nicht. Gab es nicht mal eine Schulz- und Böhmermann-Folge, die die blaue Stunde hieß? Glaube ich kaum. Obwohl, doch, also fest und flauschig. Ja, aber dann nennen wir doch unsere Folge heute zur blauen Stunde. Weil die klauen ja auch die ganze Zeit bei uns. Ja, stimmt, einmal im Haus, klar. Ja. Tjo. Cool. Ja, erzähl doch mal von Portugal. Da muss ich mich vorbereiten. Da muss ich mir noch einige Storys zurechtlegen. Nein, Quatsch. Können wir eigentlich machen, aber. Ja, eigentlich. Sollen wir mal kurz ein paar Storys zurechtlegen? Nee, ein paar Storys zurechtlegen müsste ich nicht, aber meine Blase wird ganz nervös, wenn ich an Portugal denke. Von daher würde ich, glaube ich, noch kurz vorher. Ich schau mal kurz auf unseren Timer. Ist super für den ersten Abbinder. Letztes Mal kam der nämlich viel zu spät. Kommt jetzt der Portugal-Abbinder? Jetzt kommt, ja, vielleicht mal so Fado-Musik, so. Lelelelele. Die haben ja Portugal-Kram Musik, halt. So, ja. Vielleicht kommt aber auch wieder ein genialer Schaumbart-Abbinder, cooler Gangster-Rap oder so. Und danke nochmal an MC Kuddelmütze, der uns die immer so geil macht. Ja, Mann, danke. Ja. Das Schaumbart, das Schaumbart, das Schaumbart, das Schaumbart, das Schaumbart, das Schaumbart, das Schaumbart, das Schaumbart, das Schaumbart, das Schaumbart, das Schaumbart, das Schaumbart, das Schaumbart, das Schaumbart, das Schaumbart, das Schaumbart, das Schaumbart, das Schaumbart. Du hast dein Leben riskiert, um dieses Pack in der Kneipe zu retten? Es mögen vielleicht Trinker sein, Robin, aber es sind auch menschliche Wesen. Und sie werden vielleicht auch noch gerettet. Ich konnte nicht anders handeln. In Ehren zu Adam West. Ist der gestorben? Der ist tot, ja. Der beste Batman-Darsteller. Ja, ja, nee, aber ist der jetzt gestorben? Der ist vor kurzem gestorben, ja. Okay. Also vor einer Woche oder so. Kein Wunder, dass mir die Tränen kommen. So, wie dieser andere Schauspieler da, der Helmut Kohl. Genau, der Gegenspieler von Erich Honecker, da bei diesen Bonn-Verfilmungen immer Ostblock gegen den West. Erich Kohl und Helmut Honecker. Hast du auch so geweint? Als Helmut Kohl gestorben ist, ja. Tränen. Wir hatten ja sogar einen Post auf unserer Facebook-Seite. Ja. Dann hat mich jemand aufgeklärt, dass er gar nicht Helmut Kohl ist, sondern William Cohn. Das war William Cohn. Woraufhin dann ein anderer meinte, nee, das ist Manfred Krug. Und der ist ja schon länger tot. Der ist schon länger tot. Ja. War auch sehr traurig. Ja. Da sollte man einen Podcaster da als würdevoll aufbereiten. Ja, aber das ist nicht unsere Rolle, würdevoll Tode von Promis aufzubereiten. Ja. Jedenfalls, die Batman-Sache war eigentlich immer ganz gut. Die hat mir meinen moralischen Kompass als Kind eingestellt, weil der Batman hatte noch Ratschläge. So. Also so Verkehrssicherheit. Auch Trinker sind Menschen. Frauen fahren schlechter Auto, gibt tatsächlich einen Schnipsel. deswegen muss man da ein bisschen mehr Rücksicht nehmen und so weiter und so fort. Ja. Ja, das war früher halt so. War früher auch so. Also die Frauen schlechter gefahren sind. Ja, das war ja auch wegen der Geschlechtertrennung in Fahrschulen. Also die besten Fahrlehrer waren die, die halt einen Hang zur sexuellen Belästigung hatten. Und deswegen wurden die bei Männern eingesetzt, weil sie die nicht sexuell belästigt haben. Ah. Und die schlechten Fahrlehrer hatten keinen Hang zum Fummeln, weil sie nicht dieses Fahrlehrergen in sich hatten. Ja, ja, und deswegen waren die Frauen natürlich bei den schlechten Fahrlehrern. Ach so. Und da damals Vergewaltigung ja noch so ein Kavaliersdelikt war, haben sich die Frauen dann gedacht, dann gehe ich doch lieber zum schlechten Fahrlehrer. Also eigentlich kann das Geschlecht nichts dafür, sondern es war halt einfach sozial konstruiert sozusagen, weil die guten Fahrlehrer alle Fummler waren. Also war die Welt in den 60ern waren die guten Fahrlehrer alle Fummler. Das ist heute ja gar nicht mehr so. Heute nicht mehr. Nee. Heute ist es gar nicht mehr so, dass Fahrlehrer Mitte 40 auf ihrer 17-jährigen Fahrlehrerin, Fahrschülerin. Nee. Noch nie gesehen, also auch noch nie Storys gehört, die irgendwie. Bei mir war das auch nicht so in meiner Fahrschule, dass mein Fahrlehrer eine Freundin von mir gratis Fahrstunden gekriegt hat, weil sie so hot war und ab und zu knutschte. Also das gab es bei mir nicht. Nee, also ich persönlich kann auch einfach sagen, mein Fahrlehrer hat mich auch nicht sexuell belästigt, deswegen kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das noch heute ist. Leider auch nicht. Ja. Und dabei habe ich mir immer noch so Hotpants angezogen, weil ich auch gratis Fahrstunden haben wollte. Und in der Nachtfahrt bin ich extra nackt eingestiegen und habe dann gesagt, huch, ich dachte, wäre eine Nacktfahrt. Aber nix. Musste alle Stunden zahlen. Ja. Ah, scheiße. Verdammt! Vielleicht mache ich nochmal einfach Fahrschule. Ja. Gefälschte Ausweis. Mal gucken, wie es heute ist. Ich weiß gar nicht, ob das verboten ist. Einfach nochmal. Fahrstunden kann man nehmen. Nee, ich will einfach nochmal komplett das volle Programm. Ja, aber vielleicht ist das auch gar nicht verboten. Das ist halt nur die Frage, was passiert mit deinem Führerschein, wenn du beim nächsten Mal... Vielleicht krieg ich dann ein neues Foto. Oh, wäre in meinem Falle auch sehr gut, glaube ich. Ich bin 15 auf meinem Foto. Ja, ich bin halt 17, aber sehe halt aus wie Scooter. Also, ja, muss man kenn ehrlich ich dein sagen. Foto, ja. Ein geiles Foto. Und deswegen, habe auch irgendwie den Drang, meinen Führerschein mal zu verlieren, um einen neuen zu haben. Aber meiner ist auch schon ganz brüchig. Ich glaube, ich ziehe das noch so ein bisschen durch. Jo, wir wollten eigentlich über Portugal reden, gell? Deswegen ja, ich wollte noch irgendwas zum Führerschein sagen. Dann sag noch was zum Führerschein. Ach ja, genau, ich wollte letztens einen Car2Go-Account machen. Und da kannst du deinen Führerschein abfotografieren von beiden Seiten und dann noch ein Selfie. Also musst drei Fotos einschicken. Und haben sie natürlich nicht erkannt. Hm. Weil ich jetzt einfach doppelt so alt bin. Wie auf dem Foto. Du musst ein Foto machen und dann ein Foto vom Führerschein. Du machst ein Foto vom Führerschein von beiden Seiten und dann noch ein Selfie von dir. Und dann musst du die drei Bilder einschicken und dann würdest du da, was weiß ich, wahrscheinlich technisch geprüft. Ja. Und die haben es nicht erkannt und jetzt muss ich vorbeigehen und meinen Führerschein zeigen. Ist jetzt 3 Wochen her, ich habe es immer noch nicht geschafft. Ja, das, die Technik versagt manchmal, ne? Ja, oder mein Gesicht hat versagt in den letzten 15 Jahren. Oder dein Gesicht hat in deiner Jugend versagt und ist jetzt eigentlich ganz okay. Oder so. Ja. Ich wollte dir noch, ich glaub, will das so ein gutes Gefühl aus dem Podcast. Ich glaube, es ist eher andersrum. Also mein Fall ist... Mein 15-jähriges Gesicht war besser als mein heutiges. Ich bin ja tatsächlich mit dem Car2Go gekommen, aber auch nur, weil ich mal an so einem Aktionstag dann... Ja, weil du einen coolen Führerschein hast. Nee, den musste ich da den Menschen zeigen. Ja, wollte ich auch, aber dann... Also da saß ein echter Mensch, ich glaube jedenfalls, es war ein Mensch. Also ja, so. Er hat wie ein Mensch reagiert. Ich habe ihn auch mal Fahrlehrer-Style-mäßig auf die Schulter gepackt und bin dann langsam runter zum Schenkel gewandert und dann meinte er auch so, das ist mir nicht recht. Und da war ich mir halt unsicher, weil... Ach, der war Schüler, bevor wir den... Oder bist du der... Nee, in dem Fall war ich der Fahrlehrer. Okay. Obwohl, ich war beim Car2Go-Typen und habe mir ein Car2Go... Hat was mit Fahren zu tun. Hat mit Fahren zu tun. Zählt. Ja. Genau. Jedenfalls bin ich damit hergefahren jetzt zu dir. Okay, aber wie bist du denn nach Portugal gefahren? Ich bin geflogen. Ah. So, jetzt haben wir die Kurve. Jetzt sind wir bei Portugal, Kinder. Ich bin geflogen. Von Frankfurt aus. Von Frankfurt? Nach Lissabon. Am Main oder an der Oder? An der Oder. Genau, der größte Flughafen Deutschlands. Der Welt. Der Oder-Flughafen. Der Oder-Flughafen. Genau, danach kommt Frankfurt-Hahn und dann kommt Frankfurt-Main. Nein, natürlich am Main. Main. Ja. Und dann bin ich in Lissabon gelandet. Und wie war der Flug? Der Flug war hin total ätzend und zurück aber ganz gut. Und zwar lag es daran, dass der Kumpel, der mitgeflogen ist, also wir sind mit mehreren Freunden geflogen, hatte die tolle Idee, uns gemeinsam hinzusetzen. Also in verschiedene Reihen. Und bei TAP, oder wie diese portugiesische Airline heißt, wenn du einmal den Platz gewechselt hast, zahlst du Aufpreis. Und du kannst aber nicht mehr zurück zu deinen ursprünglich zugeteilten Plätzen wechseln. Und wir hatten aber eigentlich in unserem Ticket so Plätze, wo du ein bisschen mehr Beinfreiheit hast, da er aber da auf die hinteren Reihen geklickt hat, um uns zusammenzusetzen, weil dann noch frei war, wurden wir da wild verteilt, mussten 10 Euro Aufpreis zahlen und konnten nicht mehr vorne auf unsere ursprünglichen Plätze zurückwechseln, ja, weil die dann 25 Euro gekostet hätten. Scheiße. Jedenfalls haben wir dann die Plätze so genommen, wie wir sie halt hatten. Ich hatte zum Glück einen Gangplatz, aber die haben halt tatsächlich 3-Klassensystem und wenn du so 1,90 wie ich groß bist, konntest du dich halt so reinsetzen und hinten, dein Rücken und dein Arsch waren hinten an der Lehne und deine Knie waren vorne. Also du hattest keinen Zentimeter mehr Spielraum, sondern saß einfach so eingequetscht da. Und Portugal ist ja dann doch 3 Stunden Flug und dann kriegst du langsam... 3 Stunden? Ja, doch, 3 Stunden. Und dann kriegst du doch langsam klaustrophobische Anfälle. Und auf dem Rückflug hatten wir dann die mit mehr Beinfreiheit. Und so 10 Zentimeter, das sind keine 10 Zentimeter, das sind 5 Zentimeter, können dein Leben ungemein besser machen. 5 Zentimeter, wie viel hat es gekostet? Der Aufpreis. Aufpreis für diese... Ich habe da nichts gebucht. Ich bin nur mitgeflogen. Ich kann dir nicht sagen. Ich weiß noch, was für ein Flugticket. Das macht bei uns mein Frau. Macht bei uns das Eventbüro. Eventbüro Freundschaftsreisen. Ja, genau. Flüge selber buchen, sowas. Oder Strafzettel selber bezahlen, sowas macht man ja nicht mehr. In unserem Kreisen. Selber bezahlen. So viel zum Flug. Das sicherlich spannendste Kapitel auf der ganzen Zeit. Ja, aber man hat noch ein Essen da bekommen. Das ist ja auch nicht mehr selbstverständlich. 3 Stunden fliegen. Aber das ist ja auch nicht mehr selbstverständlich. THP ist ja so eine halbwegs ordentliche Airline, oder? Ja, die waren auch ganz nett. Also es ist so, dass das die Lufthansa waren Portugal, oder? Ja. Ja, also war alles okay. Ja, kann, also man, kann man den meckern. Und ja, so Lissabon war ich ja schon mal. Aber nur einen Tag, nachdem ich mit einem Kumpel mit dem Auto vom Süden Portugals über die Westküste hoch nach Lissabon gefahren bin. Und wir waren nur den letzten Tag in Lissabon und hatten sonst immer... Ja, Lissabon ist doch an der portugiesischen Ostküste, oder? Die Ostküste, genau. Die sind wir auch lang gefahren. Die Atlantikküste natürlich. Ja, ja, die portugiesische Atlantikküste. Ja. Und die sind wir lang gefahren natürlich. Und dann immer so kleinen Dörfchen an der Küste gewesen und so. Ah, Peter gibt mir wieder Zeit. Kleine Dörfchen an der Küste gewesen. Und war alles sehr gemütlich. Und dann sind wir in diese pulsierende Metropole Lissabon gekommen. Die haben auch nur 600.000 Einwohner oder so. Echt? Ja. Aber da war, fand ich die Stadt wahnsinnig stressig. Und jetzt, wo man nochmal da war und aus dem Moloch Stuttgart direkt dahin geflogen ist, hat man halt einfach gedacht, ach, das ist aber wahnsinnig relaxed. Warst du damals noch nicht Stuttgarter? Doch, da war ich auch Stuttgarter. Ach so. Also, war nur, damals kam ich aus diesen kleinen Dörfern an der Küste, habe da gemütlich Fisch in Fischrestaurants gegessen und so gemütlich am Strand gesessen mit einem Bierchen und dann kommst du halt in eine Stadt. Und diesmal bin ich von der Stadt in eine Stadt geflogen und fand sie dann natürlich eher relaxed. Und das Schöne ist eigentlich, Lissabon ist eigentlich mit Stuttgart vergleichbar, weil die heißt ja auch Stadt der sieben Hügel. Also du kannst eigentlich immer, also gehst eh automatisch immer irgendwelche Hügel hoch. Ist ähnlich wie in Stuttgart. Und du hast immer einen guten Ausblick, nur dass du da halt einen Ausblick auf Wasser hast. Ja. Und auf eine Brücke, die aussieht wie die Golden Gate Bridge, wo ich nicht weiß, wie sie heißt. Ja, da irgendwie gibt es zwei, oder? Also so übereinander. Ist das da in Lissabon, oder ist das Porto? Die sieht tatsächlich aus wie die Golden Gate Bridge. Okay. So eine rote Stahlbrücke. Und daneben steht direkt der Jesus aus Rio de Janeiro, den die Portugiesen wohl Rio damals geschenkt haben. Also der originale Jesus, also der Lattenjunge, der original Lattenjunge steht in Lissabon. Ach so, okay. Ja. Und die haben sie die Brücke auch San Francisco geschenkt? Oder Frisco? Wie wir sehen. Frisco. Nee, die haben sie Frisco geklaut, weil die Golden Gate Bridge steht gar nicht mehr in San Francisco. Die ist nur noch auf Postkarten da. Ach so. Und also du kannst dich in San Francisco vor so einer großen Fotowand fotografieren, daher kommen die Touri-Bilder. Aber die Brücke steht eigentlich mittlerweile in Lissabon. Wie kommen sie dann sonst nach Alcatraz? Mit dem Schiff dann? Oder? Ja klar, das ist ja auch eine Gefängnisinsel. Ja, das ist ja heute noch. Das war doch die Brücke zwischen Alcatraz und San Francisco, genau. Ist doch die Golden Gate Bridge. Und da die immer ausgebrochen sind, war Alcatraz ja bekannterweise das unsicherste Gefängnis. Ja, die konnten einfach über die Brücke latschen. Die Brücke war so breit und da gab es nicht genug Sicherheitspersonal. Genau, und deswegen haben sie die Brücke abgerissen. Oder was heißt abgerissen? Sie haben sie einfach nach Portugal gefahren. Sie haben sie auf drei Badeinseln, was sind diese Aufblasbadeinseln, ja. Auf die gestellt und dann ist die natürlich selbstverständlich einfach mit einmal komplett durch Feuerland rum und irgendwann stand halt in Lissabon jemand da und meinte Englisches so, Meer und dann Lissabon. Auf Portugiesisch halt, ach, da kommt eine Brücke und zack hat sie sich rein und seitdem kannst du den Tejo oder Tajo, ich weiß nicht, wie man ausspricht, jedenfalls der große Fluss, der heißt in Spanien nämlich anders als in Portugal. Rio Grande. Jetzt, so heißt er, glaube ich. Rio Tejo Grande. Jedenfalls kannst du den jetzt überqueren. Haben wir auch gemacht mit dem Taxi, um an den Strand zu kommen. Okay, meine. Weil Taxifahren in Lissabon ist wahnsinnig günstig. Unterschied zu Stuttgart. Ja. Gute Aussicht, wie in Stuttgart. Unterschied zu Stuttgart, viel bessere Aussicht. Wegen Wasser. Und bessere Stimmung an den Aussichtsplattformen, weil da wird eigentlich immer günstiges Bier verkauft und die Leute freuen sich, da zu sitzen. Von so Männern mit Plastiktüten? Nee, da sind kleine Bars und so. Ah, okay. Und viele Studenten verkaufen auch in diesem Altstadtviertel, wo wir auch so ein Airbnb hatten, verkaufen da aus den Fenstern einfach Mojitos oder auch Bier. Cool. Deswegen kriegst du eigentlich immer so eine halbe, aber tatsächlich 0,5er Becher für 2,50 ist dann der Maximalpreis. Das ist cool. Für 2 Euro. Deswegen kann man da ganz schön den Abend auch in der Stadt verbringen. Hat immer eine gute Aussicht. Auf einem Parkhaus waren wir noch, weil da oben eine Bar drauf war, die auch ganz gut war. Da lief die ganze Zeit 80er Jahre Hip-Hop. Eigentlich auch wie in Stuttgart. Nur der Ausblick war besser, weil du hast die Brücke und den Lattenjungen gesehen. Und das Meer. Und Ja, den Fluss, ja. Ja, aber der Flussdelta ist so breit, das macht nichts. Ja, fühlt sich an, wie genau. Ja. Aber im Atlantik war ich natürlich auch noch, weil wir ja noch an den Strand gefahren sind, auf die andere Seite. Genau. Und Taxifahren in Lissabon ist auch wahnsinnig günstig, außer du wirst halt beschissen. Ja, gut. Also wir waren halt mit mehreren Leuten, deswegen braucht man zwei Taxen zum Strand zum Beispiel. Und wir haben in unserem Taxi 14 Euro gezahlt. Und unser Taxifahrer war der unfreundlichste Taxifahrer, den ich je erlebt habe. Also wirklich, also da ist jeder schwäbische Taxifahrer ein freundliches Wesen. Aber die Kumpels hatten einen Taxifahrer, der total super war und total nett war. Bei dem haben sie aber 27 Euro gezahlt, weil er gemeint hat, die Brücke kostet Maut. Okay. Und zwar 12,50 Euro. War natürlich stumpf unterlogen. Die sind ja auch nirgendwo durch eine Mautstation gefahren. Dafür hatten sie den cooleren Typ. Dafür hatten sie den cooleren Typen, aber haben Doppelte bezahlt. Ja, aber das ist aber ihre Fahrt wert. Ihre Fahrt war angenehmer bei uns. Wir hatten irgendwann keine Lust mehr, am Taxi zu reden, weil der immer tatsächlich, wenn wir irgendwie geredet haben, so oder dann im Verkehr, also ich habe auch noch nie jemanden so auf die Hupe benutzen lassen, gesehen und auch andere Verkehrsteilnehmer beschimpfend und dann wieder. Das war eigentlich dieses Hauptgeräusch, was der Taxifahrer gemacht hat, war echt unangenehm. Er hat auch ein riesen Trinkgeld von uns dann bekommen. 15 Euro. Nee, ich glaube sogar 14,50. Ein Kumpel hat bezahlt. Also er kam auf jeden Fall mit Grinsen raus. Wie lange ist man da gefahren? Für 14 Euro. Es waren 20 Kilometer bis zu dem Strand. Okay, wir hatten uns einen schönen Strand ausgesucht. Ja. Halbe Stunde Taxifahrt, unangenehmer. 5 Minuten Taxi kostet hier 20 Euro, oder? Ja. Naja, das stimmt. Aber also für 10 Minuten aus der Stadt zu mir zahle ich 10 Euro. Ja, ungefähr. 10 ist so ein im Kesselbereich. Ja. Da bist du ja keine 4 Kilometer gefahren, 5 Kilometer vielleicht. Ja, 3 ist ja von hier in die Innenstadt. Naja, und zurück sind wir mit dem Uber gefahren. Okay. Die fahren ja von alleine, die haben ja keine Fahrer. Ne? Nee, du, das sind ja Privatleute, die du per App rufen kannst. Nee, das sind satellitengesteuerte Autos, ohne Fahrer. Nein, Uber. Ja, die fahren ohne Fahrer. Nee, aber da saß jemand drin. Das war wahrscheinlich ein zufälliger Mitfahrer. Okay. Jedenfalls sah der aus wie ein Fahrer, der hat auch sein Lenkrad benutzt und so. Den hatte der Kumpel über die App gerufen. Ja, das hat er jetzt gespielt. Ja. Dann war wahrscheinlich auch der gellende Sexismus, den er die ganze Fahrt an den Tag gelegt hat, und wie immer so, auch gespielt, um uns zu belustigen mit, oh Gott, ist das ein Sexist? Nee, es war einfach ein zufälliger Fahrgast. Ja, jedenfalls hat der uns dann gesagt, die Brücke kostet 1,70. Aber nur in die Richtung, die wir dann auch gefahren sind. Und wir haben ihn gesehen, wie er gezahlt hat. Außerdem war das ja eh kein Aufpreis, weil der Kumpel mit der App bezahlt hat. Jedenfalls hat der echt gute Sprüche gehabt, der Typ. War auch dann wieder unangenehm. Aber sonst hatten wir auch angenehme. Portugiesisch oder Englisch. Wir haben dann eine eigene Sprache erfunden. Ähnlich wie Esperanto. Mhm. Nur wir haben sie halt Lieferando genannt. Ah. Und haben auf der Fahrt dann eine eigene Sprache entwickelt. Vielleicht war er auch ganz sexistisch, sondern hat über linke feministische Systemtheorie referiert. Ja, er hat es ironisch gemeint. Also ja. Er hat auf jeden Fall dem Kumpel dann auch angeboten, ihn am nächsten Tag zum Flughafen, weil er hat einen früheren Flug, weil er nach in eine andere europäische Metropole geflogen ist. Und hat ihm angeboten, ihn dann zum Flughafen zu fahren für einen Special Price. Und dann hat er mal in den Uber-App, kannst du wohl gucken, wie viel er kostet. Und sein Special Price war halt genau Doppelte von dem, weil er so bezahlt hat. Und er sollte ihn auch bitte direkt anrufen und bloß dann über die App buchen. Natürlich. Ich finde, das ist immer so ein vertrauensvoller Satz. Nee, machen Sie nicht offiziell. Mach mal so. Da kannst du eigentlich nie verlieren. Außer in Deutschland, weil dann hast du tatsächlich einen Handwerker im Haus und der will schwarz irgendwas abrechnen. Ja, und ja. Viel weniger als... Genau. Ja. Wir hatten so Monteure, die uns die Waschmaschine zu Hause angeschlossen haben, weil die geliefert wurde. Und dann hatten wir aber nicht so einen Schlauch, also so einen längeren Schlauch, um an den Abfluss zu kommen. Mhm. Dann meinte der Typ so, ja, einen Schlauch haben wir dabei, der kostet aber 50 Euro. Und dann dachte ich, okay, die ziehen uns schon übel ab, aber hilft ja jetzt auch nichts, weil die muss ja jetzt angeschlossen werden, weil wenn die nochmal kommen, kostet umso mehr. Mhm. Und dann hat er mir den Schlauch halt angeschlossen. Für alles andere hatten wir ja schon bezahlt. Deswegen war die Rechnung ja eigentlich schon fertig. Und dann meinte ich so, also einfach nur, weil der Typ war auch sehr unfreundlich, meinte ich damals, dann brauche ich für den Schlauch aber noch eine Quittung. Und dann war er nämlich mega angepisst, weil er mir natürlich den Schlauch schwarz verkaufen wollte und die 50 Euro in die Tasche stecken. Und okay. So musste er wenigstens noch den Schlauch dann mit Mehrwertsteuer wahrscheinlich versteuern, weil er die Quittung offiziell geschrieben hatte. Und der Schlauch kostet wahrscheinlich nur 12,95. Ich habe dann tatsächlich mal im Baumarkt geguckt und so ein Schlauch kostet tatsächlich 15,90 Euro oder so. Also, ja. Verdammte Handwerker. Mhm. Verdammtes Proletariat. Ja, ja, von wegen. Wir machen goldenen Boden heute. Und ist kein Proletariat mehr. Als Handwerker in der Metropole kannst du dir die Jobs aussuchen. Und wir radeln auf unseren Fahrrädern mit unseren Pizzakartons. Ja, scheiße. Verflucht. Ja. Und wir haben 4 Jahre studiert, oder 7 oder 4 Jahre. 7 Jahre Kurierwesen studiert. Ja. Ich habe sogar noch ein Magister Artium im Kurierwesen gemacht. Ja. Ich weiß, wie viele Glieder eine Kette hat. Ja, frag mich. Wie viele? 38. Wie viele 38. Beim Fixie. Im Fixie. Ja. Wenn du. Frag mich Citybike. Citybike. 42. Das glaube ich nicht. Doch. Google. Google-Zuhörer. Genau, googelt doch mal. Schreibt es in die Kommis. Genau, schreibt es in die Kommis. Lass uns einen Daumen nach oben. Lass uns einen Daumen oben. Wenn ich falsch gelegen habe, dann macht auch mal einen bösen Smiley oder auch die Gay Pride-Flagge. Ja, wir wollen möglichst viele Downvotes haben für diesen Beitrag. Wir wollen den Rekord knacken. Ja, und sonst Lissabon schön, alles toll. Wie war denn das Wetter? Damals gut, wie lange weil da war her? Hier, das ist 2 Wochen her. Und bei uns war ja so richtig, nee, das ist 3 Wochen her mittlerweile schon. 3 schon? Ja, 3. Bei uns war richtig schlechtes Wetter an dem Wochenende, bevor hier diese Hitzewelle kam. Und in Lissabon waren so richtig angenehme 24 bis 25 Grad tagsüber und abends so 20 Grad, weißt du, du hast hier ein leichtes Jäckchen rübergeworfen. Ach, ein Jäckchen. Das perfekte Wetter, um tagsüber tatsächlich durch eine Stadt zu laufen oder am Strand zu laufen. Ah, das ist nicht perfekt, wenn man nachts ein Jäckchen überwerfen muss. Perfekt ist, wenn man nie eine Jacke braucht, wenn es immer genau richtig ist. Ja, aber so ist der Tag halt nicht so brutal. Nach der Hitzewelle jetzt war angenehmes Wetter. Außerdem haben wir ja auch, da wir ja mit einer alten Freundegruppe unterwegs waren, sehr viel Gerstensaft getrunken. Ah. Und je hitziger wird, desto unangenehmer ist das ja auch. Dann tendiert man ja zu diesem Schmiersuff von Heinz Strunk, oh ja, goldener Handschuh. Ja. Je mehr Hitze, dann tendierst du ja dazu. Also. Dann seid ihr gar nicht viel zum Arbeiten gekommen wahrscheinlich. Nee, wir sind gar nicht viel zum Arbeiten gekommen. Ja, aber das war das nicht? Musstest du ja nicht arbeiten? Nö. Nee? Ach so, es war nur zum Spaß? Ja, ich war nur zum Spaß da. Okay. Ja. Und wie rechnest du es dann ab, deinem Chef? Ich kann das jetzt abrechnen bei Herrn Soundcloud und Herrn Schaumbad Podcast, weil ich jetzt drüber geredet habe, war eine Dienstreise. Ah. Kann ich alles der GEMA schicken und genau. Auch der VG Wort natürlich, weil wir haben ja gesprochene Wörter. Stimmt, ja. Ja. Bei der ich tatsächlich angemeldet bin, fällt mir gerade auf. Ja, du bist ja auch Artist. Genau. Also VG Wort, hier bitte mal abrechnen, ich schicke die Rechnung von Lissabon. Lief Board zum Flug, wo er nicht weiß, was er gekostet hat, weil der feine Herr sowas nicht selber bezahlt. Ja, ich weiß auch nicht, was die Airbnb-Butze gekostet hat. Ich habe halt Geld überwiesen. Also, ach so, okay. Ich weiß, was der gesamte gekostet hat, aber ich weiß, die Einzelposten weiß ich nicht. Ah, okay. Und das genau. Brauchst du dann wahrscheinlich aber für ja, jetzt muss ich nur bei Soundcloud und so. Bei meinem Buchungsbüro nachfragen, ob sie die Einzelrechnung noch haben. Sonst kann ich dann doch selbst zahlen. Auch den Oktopus, den ich gegessen habe. Ich ja, scheiße. Oktopus. Ach, du isst Oktopus. Ja, das hatten wir schon mal durch. Oktopoden. Ah, ja, stimmt. Oktopoden. Oktopoden. Oktopoden. Oktopoden. Oktopoden. Ja, war gut. Tiere. Oh, können wir eigentlich. Mist. Das war eine ganz klare Tiere-Sache. Ich habe ein Tier gegessen. Ja. Was war das lustigste Tier, das du gegessen hast in Portugal? Ein Oktopoide. Sonst noch Tiere? Nee, ein Stör oder ein nee. Barsch. Nee. Eine Krabbe. Ah, doch, eine gebratene Sardine hatte ich noch. Okay, 2 Tiere hast du gegessen. Ja. Also es leben jetzt 2 Lebewesen weniger auf der Welt, dank dir. Wahrscheinlich, ja. Danke, Jean-Paul. Ja, Peter. Du hast doch heute schon wieder Knäckebrot mit Salami. Nein. 8 Packungen gegessen. Nee, aber Döner hatte ja. Ich. Ja. Aber das sind ja keine Tiere, das ist ja... Gibt es ja beim Dönermann her. Ja, war nicht mal so ein schlechter Comedian auch aus Deutschland, der dieses Dönertier hatte? Das war, ich glaube, Erkan und Stefan. Ah, die waren ganz. Der erste Film war tatsächlich ganz so schlecht. Ich kam aus dem Kino und war der geflasheste Zwölfjähriger der Welt. Ja, ich fand den so geil. Ich muss auch ehrlich sagen, die waren gar nicht so schlecht. Bis auf dieses Dönertier. Ich hatte jetzt so das ganze Knob vor mir. Nee, die hatten später dann eine Pro7-Show, die kam, glaube ich, nach TV Total. Das hieß Erkan und Stefan TV oder krass konkret TV oder irgendwie so eine Scheiße. Irgendwann haben sie es übertrieben. Aber der erste Film war echt gut. Der erste Film war der muss Hammer. Man sagen. Zweite fand ich auch noch geil, weil ich war ja auch da als Präpubertär, 12, 13. Da ist es genau der richtige Humor. Ja, ich fand auch ganz schlecht und ich fand ihren Abgang gut. Weil die Typen haben ja mal irgendwann gesagt, wer sie wirklich sind. Und der eine hat irgendwie ein Dippel-Inch in Architektur oder so und hat auch ein Architekturbüro. Die haben halt ganz normale, so bayerische Namen irgendwie. Und haben halt dann einmal Stefan gesagt, Lust und Erkan, also so heißen sie zumindest im Film. Ja, aber die haben halt die einen haben anderen auch, Namen. Erkan heißt auch irgendwie normal, mit, also genau. Deutsch. Mit ja, ja, bürgerliche deutsche Namen haben einfach auch ihr Studium zu Ende gemacht und haben halt diese Filme gemacht und haben dann irgendwann gesagt, wir haben keinen Bock mehr auf Comedy, ist alles ausgelutscht. Wie man ja an Erkan und Stefan TV wahrscheinlich sehen konnte. Und haben dann Schlussstrich gezogen und haben dann jetzt normale Jobs wieder. Normale akademische Jobs, so wie 80% der Bevölkerung. Außer die 20% Handwerker, die sich eine goldene Nase verdienen. Muss ja jeder in der Wissenschaft mal lochen. Die Oberschicht. Das neue Proletariat. Oder man ist halt Fahrradkurier wie wir. Dann ist man zwischen Handwerker und diesem Proletariat irgendwo gefangen. Also wir sind ja die neue Mittelschicht. Wir Kuriere. Ja. Und die Oberschicht sind die Schornsteinfeger. Ja. Ist das mal durchgerechnet, was die verdienen? Ich habe das mal durchgerechnet. Also, wir haben hier 13 Parteien im Haus, also Haupthaus und Hinterhaus. Der nimmt 80 Euro pro Partei, da sind wir ungefähr bei 1000 Euro pro Haus. Pro ja, aber der muss doch bestimmt irgendwelche Abgaben zahlen. Nein, das kriegt der echt bar. Und natürlich muss der, aber jetzt nur Umsatz. Ja. Umsatz ist trotzdem 1000 Euro pro Haus. Die Bebelstraße hat allein schon, ich glaube, 120 Hausnummern. Und die macht er an einem Tag? Im Vormittag. Das sind 100.000 Euro Umsatz an einem Vormittag. Dann macht er noch die Forststraße, die hat 120 Hausnummern. Nochmal. 200.000. Also man kann einfach über den Daumen gepeilt. 200.000 am Tag. 200.000 am Tag, wenn er gute Steuern hat. 5 mal die Woche, 1 Million die Woche, 4 Millionen im Monat. 12 mal 4 ist 50 Millionen im Jahr. 50 Millionen macht ein Schornsteinfeger im Jahr. Umsatz im Jahr. Dann zahlt er alles über 18.000 Euro, muss ja keine Steuern mehr zahlen. Und die Leute meckern über die Bundesligaspieler, die verdienen zu viel. Die Schornsteinfeger sind die neuen Bundesliga-Stars. Ja. Nur ohne Star-Allüren, weil sie. Und die Schornsteinfeger, hier diese ganzen Verschwörungstheoretiker, die stürzen sich ja mal auf die Zionisten oder die Reptiloiden. Die Menschen, die wirkliche Macht haben, sind die Schornsteinfeger, weil sie so viel Kohle machen und dann haben sie noch den Mythos erfunden, dass sie Glück bringen. Ja. Und dann, ja, Verschwörungstheoretiker, wo seid ihr? Hä? Da ist die echte Verschwörung. Das Problem ist, dass er auch noch total nett ist und ich freue mich, wenn ich ihn sehe. Ja. Wir haben sogar eine nette Schornsteinfegerin. Oh, ja. Das glaube ich nicht. Doch, ist eine Frau. Ist ja wie ein weiblicher Fahrlehrer oder. Ja. Gibt es auch nicht. Ist doch Schwachsinn. Ja, aber ist eine Frau. Bundeskanzler. Als sie erstmal zu uns kam, habe ich auch die Tür aufgemacht und dachte, ah, der Schornstein. Und dann habe ich sie angeguckt und dann meinte ich so, sie sind doch eine Frau. Und dann habe ich die Tür wieder zugemacht. Nicht, weil ich ihr misstraut habe. Holen Sie mal bitte Ihren Papa. Holen Sie mal den Chef. Also so geht das nicht. Cool, jetzt sind wir die Sexisten. Ja, gut. Klar. Aber weil wir das ist wahrscheinlich die schwarze Kauz. Nein, das ist diese Ebene. Genau, auf der Ebene war auch Taxifahrer. Und keiner blickt's. Nein, der war wirklich... Der war wirklich Schwein, aber der war total der coole Typ. Ich kann auch die Situation, die dazu geführt hat, genau beschreiben. Er ist durch eine Gasse gefahren, wo nur ein Auto reinpasst. Und da war eine freie Parklücke und dann hat halt ein Mädel da eingeparkt. Und die hat wirklich nicht schlecht eingeparkt. Aber er war schon angenervt, dass sie langsam durch die Straße fährt, weil sie natürlich einen Parkplatz vor ihrem Haus sucht. Hat sie schon zweimal angehupt, bevor sie überhaupt den Parkvorgang angefangen hat. Hing so auf der Stoßstange. Sie hat einen Blinker rechts gesetzt, er hing auf der Stoßstange. Sie blieb stehen, dreht sich um, zeigt auf die Parklücke und er dann so... This girl! Und dann ging halt die Hass-Tirade. Dann hat er ganz langsam zurückgesetzt. Und während sie den Parkvorgang gemacht hat, hat er die ganze Zeit erzählt, dass Frauen ja eh nicht parken können und dass alle Frauen in Lissabon fahren wie die Letzten. Und das war dann kein Sexismus. Woraufhin er dann ganz langsam an ihr vorbeigefahren ist, noch Fenster runtergemacht hat und dann irgendwann auf Portugiesisch ihr entgegengeschrien hat. Und sie hat ganz normal geparkt. Ja, okay. Und das war schon Nötigung eigentlich. Ja, okay, das ist ein Arschloch. nicht sexuelle Belästigung, sondern sexuelle Belästigungsnötigung. Nee, gar keine sexuelle Belästigung. Ja, war einfach nur Nötigung. Sexuell, das war ja nur Belästigung, oder? Ja. Obwohl, es war ja genderspezifisch, ja, also geschlechtsspezifisch, dann ist das auch direkt auch sexuell. Ja, also von, ja, kann man ihm aber nicht nachweisen. Hätte er jetzt noch dieses internationale Zeichen für Blowjob gemacht oder so, dann wäre es sexuelle Belästigung, glaube ich. Dann schon, ja. Ja. Ja, dann schon. Hat aber nicht, oder? Ich saß hinten, ich kann nicht genau sagen. Vielleicht wollte er einfach mal, hey, nachher noch eine Möhre essen. Wahrscheinlich, ja. Ist mal was Gesundes, kannst du besser parken. Oder so. Genau. Was ich hätte sich wirklich Sorgen gemacht. Ja, aber sonst schöne Stadt. Ist ähnlich wie in China. Ja. Sagt jeder, der da war. Ja, ich. Ja, vielleicht nochmal in 10 Jahren oder so. Also, ja. Kann man schon hinfahren. Mhm. Außer man muss resistent, wahnsinnig resistent gegenüber Straßenhändlern sein. Ja, gut, das ist ja. Da musst du wahnsinnig resistent sein, weil die fangen, die verkaufen ja einfach alles. Also die fangen an mit, hey, you need some glasses und mit 5 Sonnenbrillen. Wenn du dann sagst, oh nee, danke, dann weed. Dann ziehen sie nämlich irgendwo Hasch aus der Tasche und dann, also, wenn du sagst, nee, das stecken, dann Koks. Also es steigert sich immer mehr. Also wir sind bis Koks gekommen, aber ich glaube, wenn du oft genug Nein sagst, kriegst du auch illegale Schusswaffen zusammen mit Crystal Meth. Um den Urlaub so richtig schön ausklingen zu lassen. Ja, auch einen Crystal-Rausch mit 2 Kalaschnikows durch die Innenstadt ziehen oder so. Ich kenne das aus Spanien, dass du, also da sind überall diese kleinen Bierhändler-Leute mit Plastiktüten, die dir ein Bier für 1 Euro verkaufen. Und wenn du schon ein Bier hast in der Hand, verkaufen sie dir Gras. Und wenn du ein Bier hast und einen Joint in der Hand, dann verkaufen sie dir Koks. Ja. Und also wenn, du, gucken einmal. Ja, und wenn du dann noch so weißes Puder unter der Nase hast, dann kommen wahrscheinlich die harten Sachen. Ja, genau. Also muss ich immer mehr hochsteigern. Und irgendwann hängst du halt echt. Also da kann so ein Urlaub auch schnell mal an der Spritze enden. Mhm. Und irgendwo, du hast 3 Leute erschossen, weiß ich nicht mehr. Also, ja. Ja, das mag ich so gern an Spanien. Da war ich jetzt öfters. Und da gibt es dann immer, ich muss nie 1 Meter ohne Bier mich fortbewegen. Ja, das hat immer eins verkauft. Das funktioniert in Lissabon auch wunderbar. Ja. Anders als, jetzt können wir die Katze aus dem Sack lassen, das machen wir nach der Pause, weil ich muss tatsächlich schon wieder Pipi. Yes, hast du dir verdient. Ich habe auch von, wir haben sogar manchmal eine Hörerin, eine, die meinte, ah, Pipi kann man schon sagen. Klingt nicht so wie Strullen oder so. Pissen. Brunzen. Ja, Pipi klingt so kindlich. Ja, so. Jedenfalls müsste ich nochmal. Da können wir nochmal kurz darüber reden, Städte, wo man nicht angenehm trinken kann. Vielleicht, oh ja. Vielleicht fallen uns 3, mir fallen glaube ich schon 2 ein. Ja. Vielleicht kommen wir auf 3 Städte, ja, die sich für einen Trinkurlaub nicht eignen. Mhm. Genau. Damit gehen wir in die Pause. Vielleicht machen wir da auch einen Abbinder. Das ist das Schaumbad Bühlauch. Das ist das Schaumbad Bühlauch. Das ist das Schaumbad Bühlauch. Jo, gute Idee eigentlich mit der Liste, oder? Ja, können wir machen. Ich glaube halt auch sonst kein Podcast. Nee, das ist, wir sind die Ersten, die irgendwelche Top-Listen machen. Mhm. Auch im Fernsehen gibt es sowas nicht. Außer im Hessischen Rundfunk. Im Hessischen Rundfunk die 40 Brücken, schönsten Brücken Hessens. Und die 17 schönsten Dialekte Deutschlands. Auf Platz 1 hessisch. Nein, auf Platz 1 bis 3, aber das haben wir schon mal aufgearbeitet, oder? Schon im Podcast. Ich weiß es nicht. Ich glaube nur privat. Jedenfalls die so beliebtesten Dialekte, die 40 beliebtesten oder 17 beliebtesten Dialekte der Hessen, und auf Platz 1 bis 4 waren hessische Dialekte, und zwar vom Frankfurter Babbeln bis zum nordhessischen Blablabla. Und Hamburg hat noch gut abgeschnitten als nicht hessische Stadt, aber die haben auch einen geilen Dialekt. Die machen ja jeder. Spitzen, super Dialekt. Mag ja jeder, ja. Ne? Da würde ich auch, also wenn ich jetzt nach Hamburg ziehen würde, würde ich überlegen, den Dialekt leicht zu adaptieren. Ja. So wie das jeder Scheiß-Typ tut, der nach Berlin zieht. Ja, und ja. Nach einem Monat schon denkt, er müsste Berlinern. Ich mache das sogar zum Teil und schäme mich dann auch. Aber ja, das ist echt auch. Also nicht aber in Berlin. Aber du wohnst denn in Berlin? Nee, in Hamburg meine ich. Oder sobald ich Baden-Württemberg verlasse, spreche ich um einiges Hochdeutscher anders, ja. Als wenn ich hier bin. Aber das ist ein großer Vorteil von Stuttgart. Man erkennt die Zugezogenen daran, dass sie keinen schwäbischen Einschlag haben, weil den gewöhnt man sich nie an. Wie man an mir auch merken kann. Ich wohne seit 14 Jahren in Stuttgart. Naja, ich bin aus der schwäbischen Provinz. Ich bin fein. Siehst du, aber du hast halt ein. Ich habe mir dann das Stuttgart angenommen. Ja. Naja. Ja, wir kommen jetzt zu den, was? Zu unserer neuen Rubrik. Zu unserer neuen Rubrik, die wir erfunden haben. Ich würde sagen, wir nennen sie die großen drei. Ich habe auch in der Pause drei. Auf der Toilette mal kurz einen kleinen Abbinder auf meinem Handy programmiert. Nicht schlecht, nicht schlecht. Die großen drei. Definiert von Ja, Peter und Schopal. Danke. Danke. Oh, wer klatscht denn da? Ich habe euch gar nicht gesehen, wie seid ihr reingekommen? Wahnsinn. Ja, cool. Dankeschön. Danke. Live-Sendung machen wir irgendwann mal. Wir laden auch demnächst mal Gäste ein. So viel teasern kann man. Aber jetzt kommen wir zu den die großen drei Städte, in denen man niemals hinfahren sollte, wenn man einen Trinkurlaub plant. Platz 3. Wer fängt an? Soll man schnickeln? Kann man verbal Schnickschnack Schnuck spielen? Wir sagen ganz schnell Stein. Wir sagen gleichzeitig. Also du zählst an und dann sagen wir beide... Ich zähle auf 3 und die imaginäre 4 sagen wir Steinschere oder Papier. Genau, aber ohne Brunnen, gell? Ja, Steinschere oder Papier. Ja. Rock, Scissor, Paper. Ja. 1, 2, 3, Stein. Schere. Ah. Du fängst an, oder? Nee, jetzt habe ich die Wahl. Ah, du hast die Wahl. Ich lasse dir den Vorzug. Okay, Platz 3 ist bei mir Edinburgh in Schottland. Edinburgh. Warum? Weil... Ich war da noch nie. Also in England kann man eigentlich ganz gut trinken, aber ich war nie in Schottland. Ja, da kann man fantastisch trinken. Ich habe da auch nicht viel anderes gemacht. Aber es gibt wirklich Schwierigkeiten beim Trinken, weil du darfst, glaube ich, nicht in der Öffentlichkeit draußen trinken. Wenn du was trinkst, ist es sehr teuer. Also so ein Pint kostet 5 Schleifen, glaube ich. Ja. Umgerechnet. Also ja, so... 4 Pfund bis 5 Pfund, also 5 bis 6 Euro. Und es gibt einfach nach 1 nichts mehr zu saufen. Nee, nach 11. Nach 11, genau. Und freitags und samstags gibt es noch Special Party Pubs, keine Ahnung. Da gibt es bis 1 dann was. Ich hatte kurz überlegt, London mit reinzunehmen auch, weil in den Pubs kannst du ja hervorragend trinken, aber auch nur bis 11. Und ja, danach musst du so schweineteure Clubs halt einfach aufsuchen, um weiter trinken zu können. Und unsere Liste ist ja einfach Städte, in denen man nicht gut trinken kann und deswegen vollkommen zu Recht. Aber das ist auch eine Stadt von der Insel muss dabei sein. Aber das ist auch unfair, weil es war einer meiner schönsten Städtetrips und es war wirklich ein fantastischer Urlaub. Ich war 4, 5 Nächte. Aber es war alles super. Nur das war ein bisschen lästig, wenn du dann angesoffen bist um 11 und musst heim ins Bett. Ja. Aber dafür ist man am nächsten Morgen um 8 fit und kann schön wandern auf Berge und Wiesen und sehr gut. Man muss einfach früher trinken und viel Geld dabei haben. Ich meine, die Londoner Bevölkerung hat ja auch drauf, oder die ganze britische Bevölkerung, die gehen halt einfach nach Feierabend direkt in die Kneipe. Ja, genau. Und trinken um 6 schon, dann bist du auch im 11. Bett. Das ist sehr ökonomisch eigentlich auch. Ja, und man ist echt früher auf Weinen am nächsten Morgen. Und wenn man mal außerhalb der EU demnächst Urlaub machen will, empfiehlt sich ja die Insel zum großen Teil auch mittlerweile. Bis auf Nordirland. Sind ja alle raus bald. Wie, Nordirland ist auch raus? Nicht raus. Nee, Irland ist Teil der EU. Ach so, ja. Genau, ja. Nordirland ist dann auch raus. Ja, genau. Gut, Platz 3. Was ist dein Platz 3? Trollhättan. Wo ist das denn? Kannst du fast raten, oder? Trollhättan. Troll ist das in Skandinavien. Richtig. Schweden, genau. Yes. Ich hätte auch jede andere Stadt in Skandinavien nehmen können, aber in Trollhättan war eine Zeit lang in Schweden auch im Schüleraustausch, also längere Zeit. Glaub, 2 Monate, bin mir aber unsicher, aber relativ lange. Dann sprichst du jetzt plötzlich Schwäbisch. Schwäbisch. Ich kann nur noch Tack eigentlich. Dankeschön heißt. Oder Tag. Nee, Tack. Okay. Ja. Jedenfalls, war ich damals in Trollhättan und hatte den Vorteil, dass ich 18 war, deswegen konnte ich wenigstens Bier kaufen. Aber Bier hat da zwei, also so Radlerwerte irgendwie. Du kriegst damit nicht wirklich einen Rausch angetrunken, ohne dauernd auf Toilette zu laufen. Schnaps kriegst du erst ab 21. Echt? Das ist wahnsinnig teuer. Schnaps erst ab 21? Ja. Ich dachte so, das gibt es nur bei den verrückten Nordamerikanern. Nee, tatsächlich ab 21, auch nur in speziellen Läden. Und mein Gastvater hat mir auch dann einmal, hatte ein Bier dabei und meinte so, ich habe deutsches Bier. Das hieß Bavaria. Ja, Spanien. Ne? keine Ahnung, wo der herkam, aber es war halt kein deutsches Bier und hatte auch so, also für ihn ein Starkbier 3,0 oder so. Ein Kumpel und ich hatten tatsächlich, bevor wir nach Schweden gereist sind, damals noch, die ganze Craft-Bier-Bewegung gab es ja noch nicht, aber Elephant-Bier mitgenommen, mit der 7,5 hat. Das Starkzeug, so. Ja. Genau. Heineken ist nur, das ne, nur damit wir heiße Ware zum Tauschen hatten. War keine gute Stadt zum Trinken, gilt aber genauso wie Edinburgh. Diese Länder sind natürlich super zum Reisen und auch wunderschön. Gerade Trollhättan, das liegt so ein bisschen 100 Kilometer, glaube ich, über Göteborg, da fangen dann die Seen an. Meine Gastfamilie hatte auch so ein rotes Häuschen an einem See, weil jeder Schwede fast, der so halbwegs Kohle hat, die waren, glaube ich, beide Grundschullehrer. Jedenfalls hatten die auch so ein Häuschen am See, so ein kleines rotes. Und wenn du da hingefahren bist, dann denkst du halt auch so, okay, dann trinke ich halt dieses Wasserbier und setze mich da auf die Terrasse, damit kann ich mein Leben auch verbringen. Ja. Von daher ist das, glaube ich, schon okay. Wir hatten aber auch öfter mal Partys hier mit unseren Austauschleuten. Wie alt warst du da? 18, genau. Gesagt. Also gerade 18 geworden. So Anfang, Ende 12. Klasse. So. Okay. Und da war eine Party und da war ein Älterer da und er hatte eine Flasche Baileys dabei. Und ein Kumpel und ich wollten uns einen zweiten Baileys gönnen. Und da kamen alle Schwedischen, also das ist auch sehr stereotyp, die waren alle blond. Und hot. Sahen alle gut aus, aber jedenfalls kamen ich hatte auch eine Gastschwester, also keinen Gastbruder. Jedenfalls kamen alle angerannt und dann so, nein! Trink keinen zweiten, dann werdet ihr total besoffen. Ein Baileys halt, so ein Likör und so ein Fingerbreit, weißt du. Oh, da hatten sie ernsthaft Sorgen. Danach waren sie dann bei uns in Deutschland. Wir haben sie so zum Markttag, den gab es damals noch, mit in eine Disse genommen, wo alles eine Marke gekostet hat. Und man musste echt auf diese schwäbischen Frauen dann irgendwann aufpassen. Die schwedischen Frauen. Schwedischen Frauen. Ja, die schwedischen Frauen. Weil sie natürlich relativ schnell relativ betrunken waren, weil für die halt echt war, also noch günstiger kannst du, glaube ich, nicht das Gefühl haben zu trinken, als für eine Mark Schnäpse zu bekommen. Das war für die natürlich fatal. Ja, also Trollhättan. Schwierig. Ich will nur noch mal kurz Edinburgh verteidigen, weil es ist eine super Stadt zum Trinken, nur halt nicht zu jeder Uhrzeit und man braucht viel Geld. Wollte ich noch mal kurz sagen. Ja. Fliegt da hin und lasst euch gut gehen. Fahrt doch mal nach Trollhättan und Göteborg, schaut euch Schweden an. Ja, genau. Also deshalb auch auf Platz 3. Was ist dein Platz 2? Platz 2 ist eine Stadt in Mexiko, im Bundesstaat Yucatan, im Südosten. Deswegen hast du Google Maps auch auf, ne? Ja, ich wollte wissen, noch mal, wie die. Wo war ich denn da in Mexiko? Das ist 10 Jahre her. Ja. Da ist es nämlich verboten, in der Öffentlichkeit zu trinken. Mhm. Wie eigentlich überall in fast allen Ländern auf der Welt, glaube ich, inzwischen. Ja. Außer obwohl, sollen wir die Tüte schon mal rauslassen? Also alle muslimischen Länder sind natürlich sowieso schon mal prinzipiell schwierig. Ja, ja, aber nee, auch alle Weste, also wo darf man noch draußen trinken? Ich glaube, in Großbritannien ist verboten, in den USA ist ja sowieso verboten, schon immer. Stimmt, ja. In Deutschland wird es immer mehr so, aber es ist... Ja, so einzelne Plätze, ne? wie so kleine Buschfeuer. Die ja, sich in Lateinamerika, da bin ich ja zu Hause, da bin ich ja jedes Jahr mal. Ja. Da ist auch fast überall verboten. Deswegen hängen hier auch die ganzen Bumerange rum, ne? In deinem Badezimmer. Ja, ja. Genau, weil du so oft in Lateinamerika bist. Ja, also ich bin totaler Fan. Buddha-Statuen, Bumerangs, alles ja, voll. Was geil, krass. Ja. Auch so Gebetsbänder. Aber wieso ausgerechnet die Stadt in Mexiko? Die habe ich mir jetzt auch, ich kann auch einfach sagen, Südost-Mexiko. Okay. Ich habe mir jetzt diese Stadt ausgesucht. Ja. Wir sind ja, Top 3 hieß doch Städte. Ja. Wusstest du übrigens, aber das weiß jeder, dass ein deutscher Schlagersänger, nee, Ballermann-Sänger, mal ein Eklat in Mexiko ausgehört? Nee. Mickey Krause hat auch diesen Song Fingern po Mexiko. Ja. Und das hat der mexikanische Botschafter tatsächlich mitbekommen. Und da hat sich der Staatspräsident tatsächlich drüber aufgeregt. Und es gab einen kleinen diplomatischen Eklat, dass ein deutscher Ballermann-Hits-Sänger Mexiko so verunglimpft. Ja, das war auch letztes Jahr, oder? Als Merkel war dann auch Nee, das ist schon länger her. Die Causa Krause war das doch. Die Causa Krause, ja. Ja, ja, ja, das weiß ich noch. Ja. Das war ja, ging nichts anderes durch die Medien. Ja. Deshalb hat er ja genau auch seine eigene Show jetzt auf ZDF Neo und im zweiten deutschen Internet, Mickey Krause. Mickey Krause, weil er den weil er sich mit einem mexikanischen Staatspräsidenten Recep Dos Santos angelegt hat. Perez. Genau. Perez. Ich weiß es nicht. Genau. Mehr. Aber genau, da darf man ja nicht in der Öffentlichkeit trinken in Mexiko. so wie in allen, bla bla bla, das hat man ja alles schon. Und ein Freund von mir, also wie man halt befreundet ist auf solchen Reisen, den haben sie eingesackt, die Bullen, und haben gesagt, es kostet jetzt 2000 US-Dollar. 2000 US-Dollar? Also die lassen sich ja schmieren für ihren Scheiß und dachten, aus dem melken wir jetzt 2000 Schleifen ab. Oder halt 24 Stunden Knast. Und was hat er gemacht? Ich habe jetzt keine 2000 Euro und wenn, oder Dollar, und wenn ich es von der Bank hole, dann ist mein Konto alle, was ist das, ist mir zu teuer, machen wir 24 Stunden Knast. Aber nach anderthalb Stunden hat er gesagt, okay, ich bezahle, lass mich hier raus. Krass. Eingesackt, saß drin und okay, nee. Also so hat er es mir erzählt, ich war natürlich nicht dabei, weil ich mache sowas nicht. Ich halte mich an Regeln, weil ich ein Schwabe bin. Genau. Das ist auch ganz wichtig. Wahrscheinlich wird unser Platz 1 alles aufklären. Jedenfalls, was ist denn dein Platz 2? Mein Platz 2, ich nur kurz bei Strafen. In Holland niemals in der Öffentlichkeit pinkeln. Kumpel von mir ist deswegen auch mal in Bau gegangen. Echt? Der kostet mich auch richtig Geld da. Die mögen wild pinkeln gar nicht. Der hat an der Wand gepinkelt, in so einem kleinen, in Dünnrell an der Wand gepinkelt. Da kam die Polizei vorbei rein. Da saß er auch im Knast und wir mussten ihn rausholen. Was hätte es gekostet? Es hat gekostet 160 Euro. Okay. Sonst hätten sie noch nicht rausgelassen. Also in Holland auch niemals wild pinkeln. Okay. So hart die Blase drückt. Mein Platz 2 ist tatsächlich Pforzheim. Pforzheim. Pforzheim. Ich könnte jede andere baden-württembergische Stadt nehmen. Ich könnte wirklich jede andere baden-württembergische Stadt nehmen, weil wir ja dieses tolle Gesetz noch von der CDU-Regierung da unter Mappus verabschiedet haben, damit die Jugendlichen nicht mehr so viel trinken. Dann mal ab 22 Uhr gibt Auswege. Aber eigentlich keinen Alkohol mehr kaufen kann in Supermärkten, Kiosken oder Tankstellen. Wenn die Tankstellen so tun, als hätten sie eine Theke, geht das wieder, aber dieses Gesetz existiert noch immer, obwohl diese Grünen das auch sofort abschaffen wollten. Mittlerweile nach 6 Jahren, Kretschmann, 7 Jahren, ist es immer noch da. Also in Baden-Württemberg bekommt man nach 10 Uhr schwerer Alkohol, deswegen jede baden-württembergische Stadt. Wir haben eine grüne Landesregierung. Echt? Ja, also der macht es an wie vorher. Fühlt sich alles an wie besten CDU-Zeiten. Jedenfalls sollte sich das eigentlich wieder ändern. Hat sich nie geändert und deswegen kriegt man jeder baden-württembergischen Stadt nach 10 Uhr schwer mal einfach auch ein Bierchen. Deswegen jede Stadt in Baden-Württemberg. Und ich habe Pforzheim einfach genommen, weil es einfach die hässlichste Stadt Baden-Württemberg war ist. Noch nie, muss man, ich war schon mal in Pforzheim. Ich kenne sogar Menschen aus Pforzheim und auch die geben dann Zähneknirschen zu, aber es ist auch eigentlich eine traurige, man tut Pforzheim auch Unrecht, weil im Prinzip sind mal wieder die Nazis schuld, weil Pforzheim einfach komplett noch schlimmer als Dresden kaputt gebombt wurde. Dann ist aber doch der Tommy schuld. Der Tommy ist schuld. Der Tommy und der Jimmy und der Ivan, die haben uns Krauts. Charlie und Tommy, die haben uns Krauts überfallen, haben die uns. Jedenfalls haben sie halt Pforzheim komplett runtergebombt und da kam halt jemand, damals in den 50er, 60er, 70er Jahren wurden schöne Häuser gebaut, muss man einfach sagen. Kam jemand auf die Idee, komm, dann machen wir doch mal so eine Innenstadt wie diese Satellitenstädte, da wo ein paar Hochhäuser rumstehen, so sieht halt ganz Pforzheim aus und Pforzheim ist einfach ein trister Ort. Tut mir auch leid für die Menschen, die da leben, aber Pforzheim ist echt, also Pforzheim sollte Darmstadt heißen, weil dann wäre das die perfekte Symbiose von der Stadt, die einfach keine Zukunft ihren Namen verdient. Ja. Und im Osten liegen. Aber Darmstadt, also Pforzheim, ist ganz schön. Was war Darmstadt? Darmstadt ist ganz schön. Das heißt halt nett, nur Scheiße. Und Pforzheim ist eigentlich der wahre Darmstadt. Wenn man das jetzt noch in den Ostgürtel irgendwo legen würde, wo noch ein paar Nazis rumrennen, obwohl Pforzheim ja auch ein extremes Nazi-Problem hat. Ich glaube einfach, die Hässlichkeit der Stadt spiegelt sich irgendwann in der Seele der Menschen wieder. Deswegen Pforzheim auf Platz 2 bei mir. Ja, ganz gut eigentlich. Ja. Wie oft ist es dir schon passiert, seit es dieses Gesetz gibt, 22 Uhr keine Alkohol mehr in Supermärkten, dass du um 21.59 Uhr an der Kasse standest mit einem Sixer Bier auf dem Band und panisch wolltest? Ich, mir noch nie. Mir tatsächlich dauernd. Also, und zwar, also das Problem ist, muss man unseren Zuhörern außerhalb Baden-Württemberg, unser Zuhörer kommt aus Baden-Württemberg, aber falls mal ein anderer unseren Podcast hört, die Kasse schaltet um. Also die Kassiererinnen können nach 22 Uhr diesen Sixpack nicht mehr mit dem Barcode über die Kasse. Der piept nicht mehr. Die können dir kein Bier mehr verkaufen. Ja. Das ist alles technisch. Also man kann das nicht umgehen. Da kann auch kein Auge zugedrückt werden. Das ist verrückt, oder? Also, das ist eine Schranke, also, das ist mir so. Mir ist es echt schon oft passiert, dass du das vorher, ja, bereiten wir sich ja besser vor, aber es ist echt oft so, dass du dann panisch um 5 vor 10 an der Kasse stehst und die Schlange wird immer länger und ich so, gib mal Gas. Alles ist auch echt so eine fiese Lotterie einfach. Weil also deswegen, ich habe vorgesorgt. Die Scheißläden haben ja bis Mitternacht offen, also Rewe und Edeka. Aber ab 22 Uhr macht halt dieser Sixpack kein Beep mehr. Und ich finde auch, dieses Gesetz hat vollkommen versagt, weil eigentlich dürfen die Jugendlichen eh diesen Alkohol nicht mehr kaufen. Also das war halt schon, unsere Jugendschutzgesetze greifen nicht, deswegen verkaufen wir jetzt einfach allen nach 22 Uhr keinen Alkohol mehr. Und deswegen kaufen sich jetzt die Jugendlichen einfach schon mal auf Halde 3 Flaschen Wodka, die an dem Abend auch weggesoffen werden. Ich glaube, im Endeffekt hat es sogar zu mehr Alkoholkonsum geführt, weil die natürlich anders als wir urbanen Menschen, die ja, gewohnt sind, coole Typen noch, die halt einfach auch Impulstrinker sind. Die sind Plantrinker und planen natürlich enorm vor. Und deswegen trinken die Jugendlichen jetzt viel mehr als die alten Menschen in Baden-Württemberg. Traurig. Traurig. Ja, aber das ist halt auch nichts mit Jugendschutz zu tun. Das ist doch die Aluhut-Gaststätten-Lobby, die das durchgesetzt hat. Ja, also stimmt. Die Gastronomen-Lobby. Da damals die CDU mit der FDP zusammen regiert hat, ist jetzt relativ realistisch. Die sind mächtig in Baden-Württemberg. Und dann wollten die Grünen, die jetzt zusammen mit den Roten regieren, die ganze Sache mal ändern. Mit Schwarz. Inzwischen mit Schwarz, aber auch damals mit Rot, wollten wir das ändern, hatten 4 bis 5 Jahre Zeit, dazu ändern. Nichts. Ja. Naja, Koks aber auch noch nicht legalisiert. Ja. Einfach scheiße. Naja. Was ist denn auf deinem Platz 1? Ich habe so einen Verdacht. Du bist ja auch auf, wir können ihn auch zusammen sagen, weil einfach auf unsere... Sagen wir auf unsere 3 und dann die imaginäre 4, sagen wir, die Stadt? Ja. 1, 2, 3, Istanbul. Oh Gott, das war total peinlich. Ja, vielleicht so... Schnitt. Schnitt. Da, wo dieser mexikanische Staatspräsident auch wohnt, Recep, ach, der wohnt ja in Alcantara. Nee, so heißen die Teppiche, die Couch, nee, der Leder. Alpaka, die Hauptstadt der Türkei. Recep aus Alpaka. Wir reden aber über die Stadt am Bosporus. Bosporus. Zwischen Asien und Europa. Soll beides. 1, 2, 3. Istanbul. Oh Gott. Schnitt. Nee, diesmal lasse ich wirklich alles drin. Ich schneide diesmal nichts. Außer das jetzt, dass du nichts schneidest. Nee, das lasse ich auch drin. Aber das jetzt nicht mehr. Doch, auch. Okay. Warum Istanbul? Weil auch da die 10-Uhr-Regel gilt und wir zwei da tatsächlich mal gemeinsam in Urlaub fahren. Ja, Urlaub, Städtetrip, Business, Reise. Also es war schon mehr Arbeit als Urlaub. Istanbul war damals auch gerade so an der Grenze zwischen Demokratie und Diktatur. Ja, er war gerade am Umkippen. Und, war kurz nach diesen Protesten an diesem Taksimplatz. Genau. Also ich glaube, im Sommer war das, oder im Frühling war das und wir waren im Herbst da. Genau. Und da hat sich aber auch schon angedeutet, dass es eine Diktatur wird, weil auch da, ähnlich wie hier in Baden-Württemberg in der Diktatur, ab 10 Uhr kein Alkohol mehr verkauft werden durfte. Das Vorbild Baden-Württemberg. Und deswegen ist Istanbul auf Platz 1 auch nicht mehr auf der Straße getrunken werden durfte. Ja. Ja, und ganz wenige Kneipen hatten überhaupt noch eine Alkoholausschank-Lizenz, was weiß ich. Und dann gab es nur Teestuben. Die sahen alle total gemütlich aus, so dass, dann kannst du dich hinsetzen auf diese Winzhocker und ein Bier bestellen. Ja. Ging aber nicht. Und ich glaube, mit dieser traurigen Geschichte enden wir auch für heute, dass du einfach mal erzählst, wie es dann doch umgangen wurde, aber wie traurig unser Bier aussah. Ich finde, das ist ein... Eigentlich war es gutes, ganz schön. Eigentlich war es ganz schön. Es ist so ein bisschen Melancholie und Sehnsucht zusammen mit eigentlich einem Happy End, weil die Füllung war ja ganz gut. Ja. Okay. Es war ein Samstag. Ganzen Tag unterwegs gewesen. Lauter Fotos geschossen. 13 Filme. Jeder. Also wir waren 4, 5 Leute. 36 Bilder pro Film. Genau, 36 Bilder pro Film. Ganzen Tag Fotos gemacht von Moscheen, Gewässern. Unter anderem die blaue Moschee. Unter anderem die blaue Moschee. Blaue Moschee. Wir sind auch Brot gefahren zu den Princess Islands. Absoluter Tipp. Geheimtipp: Princess Islands. Die Saufhochburg. Ja. Und auch schön. Wirklich schön, ja. Ja. Geht zu Patzen Peters Pimmelpalast, der hat nichts mit ihr Peter zu tun. Aber und ja, nee. Und Shannys und Janina Scheidenschabracke. Und Jean-Pauls Saufbude. Jean-Pauls Saufbude. Johannes Paul, seine Saufbude. Seine Saufbude. Das sind drei gute Kneipen auf der Princess Island. Genau. Auf jeden Fall, wir waren den ganzen Tag unterwegs. Abends wollten wir einfach nur gemütlich ein Bierchen trinken. Hat man sich ja mal verdient. Das haben wir uns ja mal verdient. Entschuldigung. Dann nochmal. Dann haben wir eine ganz süße Teestube gefunden. Das sieht so gemütlich aus hier. Haben wir uns da hingesetzt auf diese Zwergenhocker, die so groß sind wie Zwerge. Hocker für Zwerge. Ja. Wo ich glaube, man sagt, Zwerge ist der politisch inkorrekte Terminus. Nein, ich meine ja auch diese Fantasy-Wesen. Genau, Elfen, also Hobbits, Zwerge, Hobbit-Hocker. Nee, es gibt ja auch Zwerge. Die ja, mit den Bärten. Zwerge, ja. Genau. Wir waren ja die mit den Bärten. Ja, nee. Aber die sind ja ein bisschen größer. Türken haben allgemein Bärte. Ja, genau, stimmt. Der Türke an sich ist eher also ein Zwerg als ein Hobbit. Ja. Muselmänner genau. Haben Bärte. Ja. Genau. Also die Hocker waren sehr klein. Wir, und wir waren europäischen sehr groß. Hobbits. Nee, wir europäischen Elben, weil wir auch so edel ja, aussehen. Die Nordmänner kommen. Die Nordmänner. Die Elben haben uns auf die Zwergenhocker gesetzt. Mit unseren blonden Bärten und blauen Augen. Haben wir uns da hingesetzt, wollten ein Bier bestellen, hat er gesagt, haben wir nicht. Dann haben wir gesagt, tschüss. Dann hat er gesagt, nee, bleib mal sitzen, ich besorge ein Bier. Dann ist er, war wirklich lang weg, 20 Minuten. Ja. Und kam dann irgendwie mit so einer Plastiktüte mit ein paar Büchsen Effis zurück. Ist nach hinten gegangen, hinter seine Teestubentheke. Und hat die in so Eisteegläser gemacht. Ja, Lippengläser. Lippengläser ja. mit so geschwungenen und gerollten Strohhalmen. Ja, so. Hat schön Eis reingemacht und dann hat er da, was hat er reingepasst? 0,1 Bier oder so. Ja, und dann haben wir ein kleines, 0,2 waren es. Also ja, in Köln. Zwei, okay. Ja, immerhin. Mit Eis, also 0,1 ja. Bier. Netto. Ja, dann haben wir ein Bier bekommen, das aussah wie ein Eistee. Ja, konnte man schön aus dem Röhrchen schlürfen mit einem Helmchen und ja. Einem Schirmchen und ein paar Eiswürfelchen. Und worauf wollte ich hinaus? Ja, das war dann sehr teuer am Ende. Ja. Dann kam die Rechnung und dann war er irgendwie 3 Euro für so ein Bier. 0,1 Bier eigentlich, wenn man ehrlich ist. Naja, deswegen ist er auf unserem Platz 1. Natürlich hat er mit der muslimischen Religion zu tun, dass die keinen Alkohol trinken, aber vielleicht schließen wir unsere große Liste der großen drei mit einem Appell für Toleranz. Sie mögen Trinker sein, aber sie sind auch Menschen. Sind vielleicht auch sollte das auch mal in den muslimischen Ländern auch ankommen. Man sollte tolerant sein. Wir sind alle nur Menschen. Wir sind alle nur Menschen. Wenn jemand trinken will, dann soll er trinken. Und wenn jemand nicht trinken will, dann soll er nicht trinken. Ganz wow. Genau. Voll moralisch geendet. Ach, schön. Ja, eigentlich schon. Mit einem Plädoyer für die Menschlichkeit, dass wir tatsächlich auch mal vielleicht, also ich jedenfalls meine es ernst, dass man menschlicher sein sollte. Das ja. Menschliche, das zählt. Und man sollte auf jeden Fall auch keinen fremden Content von irgendwelchen anderen Menschen einfach, also Diebstahl ist auch so eine Sache. Deswegen wäre ich auch arg beleidigt, wenn jemand unsere großen drei, hatten wir drei oder hatten wir fünf? Drei. Ja, unsere großen drei klauen würde. Und zum Abbinder und zum Tschüss gibt es nochmal von uns gemeinsam gesprochen den eben auf der Toilette neu erfundenen Abbinder. Wir wünschen euch eine gute Woche. Wir hören uns wahrscheinlich im September oder Oktober mit Folge. Ne, wir machen jetzt täglich eine Folge. Wir machen täglich eine Folge. Morgen. Vielleicht machen wir täglich eine Folge, vielleicht hören wir uns auch erst im Oktober. Auf jeden Fall war das hier schon unsere Folge 6, glaube ich. Folge 6. Wir sind ja. Almost daily. Und so viel verspreche ich ganz mutig. Es gibt sogar eine Folge 7 dieses Jahr. Mindestens. Dieses Jahr noch? Ja. Ja, muss ich. Ja, jetzt zieh dir nicht sowas lang. Aber Folge 7. Folge 7 machen wir. Aber jetzt unser eigener Abbinder, den uns Ingo Zamparoni eben auf der Toilette zusammen mit Karin Mioska eingesprochen hat. Aber ich hab den dabei. Guck mal. Die großen. Drei! Definiert von Peter und Jean-Paul. Dankeschön, danke. Danke, danke. Danke. Ciao. Danke.